Erster in dieser Zeit versammelten die Philister ihr Heer, um gegen Israel zu kämpfen. Achis sagte David, dass er und seine Männer mit ihm in den Krieg ziehen müssten. Zweiter David antwortete Achis, gut, du wirst sehen, was dein Diener tun kann. Achis sagte David daraufhin, gut, ich mache dich für immer zu meinem persönlichen Leibwächter. Dritter Samuel war gestorben, und ganz Israel hatte um ihn getrauert. Er wurde in seiner Heimatstadt Rama begraben. Saul hatte jedoch alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Vierter die Philister versammelten sich und zogen bis nach Sunem, wo sie ihr Lager aufschlugen. Saul hingegen versammelte ganz Israel, und sie lagerten auf dem Berg Gilboa. Fünfter als Saul das Lager der Philister sah, bekam er große Angst, so dass sein Herz stark bebte. Sechster Saul fragte den Herrn um Rat, aber der Herr antwortete ihm nicht. Er sprach weder durch Träume noch durch die Urim noch durch die Propheten zu ihm. Siebter da befahl Saul seinen Dienern, sucht mir eine Frau, die einen Totenbeschwörergeist hat. Achter Saul verstellte sich, zog andere Kleider an und ging mit zwei Männern in der Nacht zu der Frau. Er bat sie, beschwöre mir einen Geist herauf und lass den erscheinen, den ich dir nennen werde. Neunter die Frau antwortete ihm, du weißt doch selbst, was Saul getan hat. Er hat alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Warum willst du mir also eine Falle stellen, um mich zu töten? Zehnter da schwor Saul ihr beim Herrn, so wahr der Herr lebt, dir wird wegen dieser Sache nichts geschehen. Elfter die Frau fragte, wen soll ich dir erscheinen lassen? Er antwortete, lass mir Samuel erscheinen. Zwölfter als die Frau Samuel sah, schrie sie laut auf. Dann sagte sie zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist doch Saul. Dreizehnter der König antwortete ihr, hab keine Angst. Was siehst du? Die Frau sagte zu Saul, ich sehe einen Geist aus der Erde aufsteigen. Vierzehnter er fragte sie, wie sieht er aus? Sie sagte, ein alter Mann steigt herauf, er ist in einen Mantel gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und warf sich ehrfürchtig mit dem Gesicht zur Erde nieder. 15. Samuel fragte Saul, warum störst du mich, indem du mich erscheinen lässt? Saul antwortete, ich bin in großer Not. Die Philister kämpfen gegen mich, und Gott hat sich von mir abgewandt. Er antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Deshalb habe ich dich gerufen, damit du mir sagst, was ich tun soll. 16. Samuel erwiderte, warum fragst du mich, wenn der Herr sich doch von dir abgewandt hat und dein Feind geworden ist? 17. Der Herr hat dir getan, was er durch mich angekündigt hat. Der Herr hat dir den Thron weggenommen und ihn einem anderen, nämlich David, gegeben. 18. Weil du den Befehlen des Herrn nicht gehorcht und seinen Zorn an Amalek nicht ausgeführt hast, deshalb hat der Herr dir heute dies angetan. 19. Der Herr wird Israel und dich den Philistern ausliefern. Morgen wirst du mit deinen Söhnen sterben, und auch das Lager Israels wird der Herr den Philistern übergeben. 20. Da fiel Saul voller Entsetzen der Länge nach zu Boden. Er bekam große Angst wegen Samuels Worten und war auch kraftlos, weil er den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen hatte. 21. Die Frau lief zu Saul, und als sie sah, wie entsetzt er war, sprach sie ihn an, deine Dienerin hat auf dich gehört, und ich habe mein Leben riskiert und deinen Wunsch erfüllt. 22. Nun musst auch du auf deine Dienerin hören. Ich will dir etwas Brot geben. Damit du Kraft bekommst und weitergehen kannst. 23. Er weigerte sich und sagte, ich esse nichts. Aber als seine Begleiter und die Frau ihn drängten, gab er nach. Er stand vom Boden auf und setzte sich auf das Polster. 24. Die Frau hatte ein gemästetes Kalb im Haus. Sie schlachtete es schnell, nahm Mehl, knetete es und backte Brotkuchen daraus. 25. Dann setzte sie das Essen Saul und seinen Begleitern vor. Nachdem sie gegessen hatten, brachen sie noch in derselben Nacht auf.